Das letzte Glas ist keine 2 Minuten her. Und ich verehre diese Abstinenz, schelmenhaftes Lachen im eigenen Hals. Die Liebe machte uns schön. Und nun fange ich an, mein grauer werdendes Gesicht von Tränen zerfurcht wie Asche zu betrachten. Doch vor dem nächsten Gedanken bringt man mir ein weiteres Getränk. Danke vielmals.